weil durch Zeit gibt es nur Stoll. Wenn die Berlin mit Atomwaffen voll ist, dann kann man zwar nichts erreichen. Und sehen ja auch, wie der Atomwaffe vorschreibt. In Nicaragua und Kuba haben sie was geschafft. Ob Müsli oder Waffen, hab ich noch nicht gerafft. Wollen wir was verändern? Überspielt das als recht bald? Versuchen wir es doch noch 2000 Jahre ohne Gewalt. Wir gehen zum Laberplenum mit Spiro und Start, machen eine Friedensuni und kochen den Müsli-Quart. So eine Friedensuni ist eine gute Möglichkeit, da kommen wir auch mal einen Schritt weit.